May und Münchhausen. Dem einen glaubte man, dem anderen nicht. Der Grund, warum Karl May zum Idol ganzer Penela-Generationen wurde, klingt einleuchtend. Er lieferte die genau richtige Kategorie zwischen Märchen und Abenteuer. Setzte eine imaginäre Welt dem jugendlichen Leser vor, der sich mit Schulmiseren und anderem oft unerfreulichem Alltagskram herumzuschlagen hatte. Und außerdem, sogar bei den Mädchen, vielleicht aus einer Art verdrängtem Amazoneninstinkt, kam er an. Von Natur aus überdies mit großzügigerer Fantasie ausgestattet, konnte es ihnen egal sein, ob etwa Old Shatterhands sagenhafter Henry-Stutzen technisch längst ein alter Hut war. Was die Wahl der literarischen Gattung anbelangt, so hatte Karl May die Sache zunächst ziemlich nüchtern betrachtet. Wenn man doch endlich einmal einsehen wollte, dass die Schundschriftsteller und Schundverleger nur darum so riesige Erfolge erzielen, weil sie sich nicht an den Kopf, sondern an das Herz, nicht an den Geist, sondern an die Seele des Lesers wenden. Das Volk, besonders aber die Jugend, hungert nach Idealen. Schreiben wir also nicht wie die Langweiligen, die man nicht liest, sondern schreiben wir wie die Schundschriftsteller, die es verstehen, Hunderttausende und Millionen zu machen. Karl May demnach nichts Besseres als ein Schundautor? Es wäre zu einfach, ihn damit abzutun. Die Forschung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten immer intensiver mit ihm beschäftigt hat, fand jüngst, dass sorgfältig gehütete Vorurteile nicht länger ungeschoren bleiben dürften.